Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Was macht einen Krieg aus? Die Schlachten und Kämpfe? Die kleine Flecken in der Landschaft? Kleine Wälder, Flüsse oder Städte weithin bekannt machen? Die Feldherren, die berühmt und reich werden oder heldenhaft untergehen? Die Kaiser und Könige mit ihren Machtinteressen? Oder die unzähligen unbekannten Soldaten, plündernd und verwüstend, aber auch hungernd, frierend, auf den Tod verletzt? Oder die Menschen, die zufällig an einem Ort leben, den die Militärstrategen als Unterkunft für ihre Armeen ausersehen haben? Einem Ort, den eine Armee belagert, ausraubt, brandschatzt. Einem Ort, der sich für eine große Schlacht eignet. Der 30-jährige Krieg war nicht nur ein sehr lange währender militärischer Konflikt, er stellte auch für viele Gegenden Deutschlands eine Katastrophe dar. Bayern erlebte zwei schwere Phasen dieses Krieges. Die eine dauerte von 1632 bis 1634, als mit der Schlacht bei Nördlingen die Schweden Süddeutschland räumen mussten. Die andere dauerte von 1646 bis 1648. Das waren die letzten beiden Kriegsjahre. Besonders diese letzte Phase machte Bayern zu einer der am schwersten vom Dreißigjährigen Krieg betroffenen Regionen Deutschlands. Betroffen waren vor allem die kleinen Leute, die Bauern und Handwerker, die Bewohner kleinerer Städte und immer wieder besonders die Frauen, Kinder und Alten. Von der Angst und Not dieser Menschen geben zwei Dokumente Kunde, die eindringlich und bewegend die schwierige Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Bayern beschreiben. Tagbuch von Erling und Heiligenberg vom Jahre 1627 bis 1648. Von Maurus Friesenegger. Friesenegger, ein Bäckersohn aus Diesen am Ammersee, war erst Prior, dann Abt des Klosters Andex, auch Heiligenberg genannt. Das andere Dokument? Geschichte. Buch der Anno 1609 bis 1650. Von Maria Magdalena Heidenbucher. Sie war die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Frauenwörth auf der Fraueninsel im Chiemsee. 1632 kommt der Krieg nach Bayern. Die schwedische Armee überschreitet den Lech, der bayerische Feldherr Graf Tilly wird getötet, die Schweden rücken die Isar hinauf gen München. Die, die es sich leisten können, Priester und Adlige, Mönche und Nonnen, fliehen in Richtung Österreich. Auch auf die Insel Frauenchiemsee kommen viele Flüchtlinge. Als sich im Jahr 1632 zugetragen, dass der König in Schweden, Gustavus Adolphus, mit seiner ganzen Kriegsmacht leider in unser geliebtes Vater, das Bayerland, samt seinem ganzen ketzerischen Anhang gewaltig gedrungen, also dass das Bauersvolk sich in die Wälder und Hölzer verborgen, viele Schlösser, Klöster und Höfe in Grund verbrannt, die Leute erbärmlich umgebracht, dass man viele Meilen gehen müssen, bis man einen Menschen gefunden, sind auch im ganzen Bayerland und Schwaben alle Herren und Frauen aus ihren Klöstern erbärmlich vertrieben und verjagt worden. Auch im Kloster Andex verpackt man im Frühjahr 1632 auf Befehl des Kurfürsten die kostbaren Kirchenschätze, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Gefäße wurden in Kisten gelegt und auf Wägen geladen, die ausgenommenen Reliquien aber getragen. Und der Pater Prior begleitete den Schatz bis nach Burghausen. Der Herr Prälat trug die heiligen drei Hostien auf seiner Brust bis nach München. Die folgenden Tage und Wochen wurden in lauter Jammern, Furcht und Elend zugebracht. Alles war mit Vergraben, Einpacken und Flüchten beschäftigt. Bald hieß es, der Feind habe schon Donauwörth, Augsburg, Friedberg besetzt, ja, er habe schon die Amper passiert, befinde sich schon in Seefeld. Im Kloster befanden sich so nur mehr zwei Herren, und die Erlinger brachten die Nächte meistenteils in den Wäldern zu. Erling ist das Dorf, das am Fuße des Andexer Klosterberges liegt. Im Mai 1632 ziehen die Schweden in München ein, das einigermaßen glimpflich davonkommt. Den 15. Mai hat sich München gegen 300.000 Taler und andere Bedingnisse dem König Gustav ergeben. Und jeder Mann musste seine Gelassenheit und Disziplin bewundern. Denn alles Leben, Eigentum und Ehre war ihm sicherer als selbst unter der kurfürstlichen Garnison. Allein anders war es auf dem Land, das der König seinen Soldaten zur Beute überlassen hat. Da wurde kein Gut, keine Ehre, auch das Leben nicht verschont. Die Menschen fliehen mit dem, was sie mit sich tragen können. Der eine trug ein Brot, der andere ein Bett, die mehreren nichts als weinende Kinder. 3 Wochen lang wohnen schwedische Truppen im Kloster Andex. Als die geflüchteten Bedienten und Geistlichen ins Kloster zurückkehren, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild. Das Gotteshaus war voll Gestank und Pferdmist. Auf den Altären Überbleibsel von Futter, die Opferstöcke alle zerbrochen. Im ganzen Kloster eine abscheuliche Verwüstung. Keine ganze Tür, kein Schrank, kein Fenster, das nicht zerbrochen war. Alle Gänge, alle Zimmer waren mit Pferde und Menschen unrat mit Gestank und Grausen angefüllt. Vom ganzen Hausrat, von Kuchen und Tischgeräten war nichts mehr da oder zerbrochen. Man kann aber nicht wirklich sagen, ob die auswärtigen oder einheimischen Diebe mehr geraubt haben, denn das Kloster war immer voll Männern und Weibern, deren ein jedes nahm, was ihm gefiel. Was Maurus Friesenegger hier beschreibt, ist ein Charakteristikum dieses Krieges. Die Bevölkerung hatte unter mehreren Feinden zu leiden. Zum einen unter der Armee des Feindes. Das waren schwedische, deutsche, später auch französische Truppen. Zum anderen unter der eigenen Armee, also denen, die sie eigentlich verteidigen sollten, die aber teilweise noch barbarischer waren als der Feind. Auch diese Armee war zusammengewürfelt aus bayerischen, spanischen, kroatischen und italienischen Truppen. Und zum dritten unter den Freibeutern, kleinen Gruppen von Bewaffneten, die plündernd durch die Gegend zogen. Es gab keinerlei Autoritäten mehr, an die man sich wenden konnte. Der Kurfürst ließ die Klöster und Gemeinden im Stich, sie mussten selbst mit Feind und Freundesfeind verhandeln. Die Armeen, die eigene wie die des Feindes, ernährten sich von dem Landstrich, in dem sie sich gerade befanden. Sie brauchten Nahrung, Holz für ihre Feuer, Pferde, Kleidung. Und was sie brauchten, das nahmen sie sich mit Waffengewalt. Kein Wagen, kein Pflug im ganzen Dorf. Von 140 Pferden waren einzige 3, von 400 Stück Hornvieh nur 4 mehr übrig. Schaf, Schwein und das gesamte Geflügel war ganz und gar verloren. Und nun stund die Heu- und Feldarbeit bevor. Im Jahr 1632, in dem Friesenegger diese Vorgänge beobachtet, währt der Krieg bereits 14 Jahre. Die Soldaten sind vollständig verroht, von ihren Feldherren teilweise nicht mehr zu zügeln. In den ländlichen Gegenden spielen sich unvorstellbare Szenen ab. Man muss sich nur über die sonderbare Grausamkeit der Feinde gegen die alten, bresthaften und einfältigen erstaunen, die sie allerorten gezeigt haben. Von derlei Menschen sind in Erling 12 Personen ihre Schlachtopfer geworden, die sie nach vielen Plagen und Martern getötet, während die einen über 60, 80, auch 90 Jahre alt und bresthaft, die anderen aber sehr einfältig und gut waren. Andere Gräueltaten, wobei es auf Unzucht und Schande und Gotteslästerung ankam, lassen sich aus bisher Gesagtem leichter abnehmen als sagen. Zum Beispiel dienet die Tat in Traubing mit einem alten Mann und Weib, das sie abscheulich geschändet und danach verstümmelt, dem Mann aber die Augen ausgestochen und danach beide ins Feuer geworfen haben. Immer wieder kommen bewaffnete Gruppen ins Dorf, die von den Bauern das Letzte, was sie haben, erpressen. Immer wieder werden Städte überfallen und müssen Lösegeld zahlen. Oft ist es unbezahlbar hoch und dann nehmen die Schweden Geiseln oder brennen die Städte nieder. Immer wieder müssen die Dorfbewohner in die Wälder flüchten. Es ist schwer, an Nahrung zu kommen und falls sie etwas kaufen, werden die Menschen oft auf dem Heimweg überfallen und beraubt. Die ständigen Überfälle bringen das Arbeitsleben auf dem Land fast zum Stillstand. Die Menschen leben in wochenlanger Angst. Dann marschiert die bayerische Armee ein, auf der Suche nach einem Winterquartier. Unzählige Soldaten müssen nun versorgt werden. Dörfer, in denen ein paar hundert Menschen wohnten, müssen nun Tausende beherbergen und ernähren. Eine schier aussichtslose Aufgabe. Nun im Dorfe, wo die Soldaten nichts als leere Häuser und keinen Menschen fanden, war ein schrecklicher Anblick. Das ganze Dorf schien im Feuer zu stehen. Sie nahmen Stühle und Bänke aus den Häusern und trugen die Dächer ab und füllten alle Gassen mit fürchterlichen Wachtfeuern und das ganze Dorf mit Schreien und Heulen an, wie sonst nur Hunger und Verzweiflung zu tun pflegt. Am anderen Tag durchstreiften sie die Wälder, und wen sie auf dem Weg und Feld antrafen, dem nahmen sie Kleider, Schuhe und Strümpfe und ließen ihn auf Schnee und Eis bei der größten Kälte hinlaufen. Die Soldaten aßen Hunde und Katzen und gestohlenes Fleisch, und die Bauern hatten oft mehrere Tage keinen Brocken Brot. Auch das Jahr 1634 beginnt in großer Not. Das Elend dieser Tage bei uns lässt sich wahrhaft nicht beschreiben. In dem Kloster befanden sich über die 1000 Menschen. Alle Zimmer waren vollgeschoppt, einer lehnte sich an den anderen. Es war Winter und kein Ofen, kein Bett und oft in 3 und 4 Tagen kein Brocken Brot, indessen die ebenso hungrigen Soldaten immer bei uns um Brot bitteten. Als die Truppen endlich abziehen, hinterlassen sie eine vollständige Verwüstung. Was nach dem Abzug für Unrat, Graus und Gestank gewesen, lässt sich aus dem, dass täglich nebst den Militärpersonen über die 1000 Menschen im Kloster wohnten, leicht etwas, aber nicht genug einbilden. Das Dorf stand ganz in Unflat und Wüste, alles zum Grausen und für Menschen unbegreiflich. In den Häusern wie auf den Gassen lagen nichts als abscheuliche Lumpen, zerschlagener Hausrat, Köpfe, Füße und Gedärme von verzehrten Pferden, Menschenunrat und mehrere toten Körper. Auf dem Friedhofe konnte man vor Menschenunflat keinen Fuß mit Ehren setzen, und die Sakristei brauchten sie für ihr geheimes Ort. Die Übel haben mit unseren Quartierern uns nicht verlassen, ja, haben sich nur abgeändert. Denn anstatt derselben traten jetzt Hunger, Krankheit und Tod ein. Nachdem wir alles Getreid und Vieh verloren, so gab es kein Brot, keine Milch, kein Fleisch. Und von was sollte man sonst im Winter leben? In allen Häusern liegen Kranke, denen man weder mit Medizin noch mit Nahrung oder Kleidern helfen kann. Die häufigsten Krankheiten sind Ruhe, gänzliche Entkräftung, Fieber, Geschwülste. Da die Bauern ihr Saatgut verloren haben und ohne Pferde und selbst geschwächt die Felder nicht bestellen können, ist ein Ende des Hungers nicht abzusehen. Von den Verwüstungen der schwedischen und kaiserlichen Soldateska, ihrem grundlosen Töten, ihrem Plündern und Rauben, sind auch die Pächter der Höfe des Klosters Frauenwörth betroffen. Weil unsere Hofmark Buch 3 ganze Jahre von dem kaiserlichen und schwedischen Volk stark verfolgt, ihnen alles genommen und ausgeplündert, Ross und Kühe, Viech, samt aller Hausnotdurft, alles genommen, 8 Bauernhöfe in Grund abgebrannt, 9 Untertanen erschossen und erbärmlich umgebracht, die ganze Kirche ausgeplündert, von den Altären alles erhascht, die Kirchenzier, Messgewänder und Altartücher hinweggenommen, haben auch die Bauern dem Gottshaus weder das Getreide noch die Gilt 3 Jahre lang geben können. Nach dem Abzug der Truppen haben die Bauern große Probleme, die Ernte einzubringen, da es ihnen an Pferden und Geräten fehlt und ihre Schuppen und Häuser häufig ohne Dach sind, sodass man die Ernte nicht einlagern kann. Aber für die geschundenen Menschen kommt es noch schlimmer. Allein der Übel war noch kein Ende. Die Menschen haben noch nicht recht angefangen, neu zu leben, stellte sich schon wieder ein anderes Übel ein. Auf den verderblichsten Krieg und auf den langwierigen Hunger folgt nun die Pest. Weilen allenthalben die erschreckliche Krankheit der Pestilenz eingerissen, wurde dann ringsumher um das Kloster gestorben. Hat auch zu Wasserburg stark eingriffen, dass manchen Tag bis 100 Menschen gestorben. Das Übel dieser Zeiten lässt sich ohne Schauder und Entsetzen gar nicht schreiben, noch denken. Genug, dass dieses Jahr allein in Erling über die 200 Menschen elendiglich gestorben. Vorhin, in den besseren Zeiten, zählte das Dorf immer über die 500 Seelen. Zu Ende dieses Jahres waren noch 190 übrig. Im September 1634 beendet die Schlacht bei Nördlingen die schwedische Besetzung in Bayern. Allein um Augsburg wird noch gekämpft. Auch dort ist die Pest ausgebrochen, ebenso in München, wo bis zu 7000 Menschen sterben. Das sind ungefähr 40% der Einwohner. Der Winter 1634-35 ist sehr kalt. Die Leute sind schlecht ernährt und gekleidet, haben oft kein Heizmaterial. In Augsburg ist die Lage so katastrophal, dass die Menschen neben Pferden, Hunden, Katzen und Mäusen auch Leichenteile essen, um nicht zu verhungern. Im März 1635 ergibt sich Augsburg den kaiserlichen und bayerischen Truppen. Für 10 Jahre bleiben die Menschen in Bayern nun vom Krieg verschont. Dann kommt er wieder zurück. Ab August 1646 mehren sich die Nachrichten, dass der Feind näher rückt. Die Menschen bereiten sich wieder auf die Flucht vor. Ein Zeichen, dass es ernst wird, ist die Abreise des Kurfürsten aus seiner Residenzstadt München. Mit ihm fliehen die adligen und reichen Bürger und nach auch die ärmeren Menschen. Und so wurden auch Dörfer und die kleineren Städte fast ganz verlassen, und alles flüchtete sich in das Elend, meistenteils unbewusst wohin. Oh, welch ein allgemeiner Jammer! Friesenegger und die Geistlichen von Andechs, die beim ersten Schwedensturm 1632 tapfer im Kloster ausgeharrt hatten, machen sich nun auch auf die Flucht. Ich sah unterwegs Dinge, die kaum auszuhalten waren. Ich sah Kinder, davon jedes mit seinem Päckchen daherweinte, Mütter, die mehrere Kinder, zwei auf dem Rücken und eines auf den Armen, daherschleppten, Männer, die ihre Karren mit Kleidern, Nahrungsmitteln, Kranken und Kindern beladen, mühsam hinzogen oder ein oder mehrere Stücke Vieh vor ihnen hertrieben. Und so mag es wohl auf allen Straßen ausgesehen haben. Viele Familien mussten bei sehr kaltem Wind und Regen unter freiem Himmel mit ihren Kindern auf ihren Wägen und Karren zubringen, wobei viele Kleine halb und ganz erstarrten und andere gar vom Vieh und Pferden zertreten wurden. Das Geplärr des Rindviehs, das Wiehern der Pferde, das Weinen der Kinder, das Heulen der Mütter machten ein fürchterliches Spektakel. Bei diesem zweiten Einfall, diesmal der schwedischen und französischen Armee, leisten die bayerischen Truppen kaum Widerstand. Und die Armee des mit Bayern verbündeten Kaisers wütet schlimmer als die Feinde. Seither die Kaiserlichen in Bayern eingerücket, so wünschte jeder Mann die noch bessern Schweden. Wer sich nicht schon vorhin weit hinweg geflüchtet hat, der musste sich jetzt in Wäldern und finsteren Abwegen verbergen. Weder in den Häusern noch auf den Wegen entging jemand ihrer Barbarei und ihrem Mutwillen. Sie raubten, plünderten und marterten, ohne zu denken, dass sie Menschen sind und mit Menschen umgehen. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes banden sie die Menschen, entblößeten sie ganz und schändeten die einen zu Tode, und die anderen jagten sie bei sehr kalter Herbstzeit ganz nackend vor sich. Solche Bestien mache der anhaltende Krieg aus den Menschen. Die Menschen versuchen, der Barbarei zu entfliehen. Aber wohin? Das völlig ausgebrannte Land vermag weder die eigenen Leute noch zehntausende fremde Soldaten zu nähren. Wie erbärmlich aber das ganze Land in Brand und Mord verheert und zerstört worden, ist bei Manns Gedenken unerdenklich zu schreiben. Was für ein Elend unter den Leuten gewesen, als sie sich in Hölzern und Wildnissen aufgehalten, als dass die Leute nicht anders ausgesehen wie die wilden Leute, nichts, als ob die Haut über die Knochen gezogen, ganz schwarz und gelb, und haben nur begehrt, es solle die Erde sie verschlucken, so dass viele verzweifelt sind. Im Frühjahr 1648 verwüstet die eigene Armee die Gegend zwischen Donau und Lech. Und das geschah von unseren eigenen Leuten, die wir darum teuer besolden mussten. Diese 2 Jahre, den Menschen müssen sie endlos vorgekommen sein, sind für Bayern eine einzige Qual. Immer wieder dringt der Feind nach Bayern vor, immer wieder verwüsten und plündern die eigenen Truppen das Land. Friesenegger muss mehrmals fliehen. Auch der Kurfürst verlässt erneut die Stadt. Während in Münster und Osnabrück längst über den Frieden verhandelt wird, erleben die Menschen in Bayern die letzten und schlimmsten Kriegsmonate. Die eigene Armee hat das Land aufgegeben. Die Feinde setzen sich fest und plündern und rauben ohne Gegenwehr. Sarkastisch bemerkt Friesenegger: Unsere brave, tapfere Mannschaft machte dem Feind überall Platz und gab das ganze übrige Bayern den Schweden preis, die jetzt den Distrikt zwischen der Isar und dem Inn wohl benutzten und mit Kontribuieren, Plündern und Verheeren das harte Schicksal des Krieges bitter empfinden ließen. Im Sommer 1648 kommen die feindlichen Truppen bis Wasserburg. Sie liegen in der Stadt fest, denn es regnet Tag und Nacht und der Inn schwillt zu einem unüberwindlichen Hindernis an. Weil dann das Feindsvolk mit völliger Macht 8 ganze Tage vor Wasserburg gelegen und sie so gegeneinander geschossen, dass man die großen Geschütze bis allher gehört, also dass jeder vermeint, es gehe das ganze Bayernland zugrund, sind alle Klöster als Herren Chiemsee, Seon und Baumburg geflohen. Ist uns auch geraten worden, uns, unser liebes Konvent, an sichere Orte zu flüchten. Was für Angst und Not wir damals eingenommen, das weiß allein Gott. Wir, mit etlichen wenigen Frauen und Schwestern, haben uns mit der Hilfe Gottes gewagt und sind geblieben, solang wir gekonnt haben. Wir sind zwar blieben, doch anders nicht als in großer Angst. Am 24. Oktober 1648 wird in Münster der Westfälische Frieden verkündet. Der Krieg ist beendet. Was bleibt, sind menschliches Leid und ein verwüstetes Land. Bayern gehört zu den am schwersten vom Krieg getroffenen Regionen. Bis zu 40% der Bevölkerung sollen in den 30 Kriegsjahren umgekommen sein. Durch die unmittelbaren Folgen der Kämpfe, durch die Gewalttaten der Soldaten und Plünderer, durch Hungersnot und Pest. Nach 5 Monaten im Salzburger Exil kehrt Abt Maurus Friesenegger im November nach Andechs zurück. Er stirbt dort 1655 im Alter von 65 Jahren. Maria Magdalena Heidenbucher, die als Äbtissin das Kloster Frauenwörth durch die schwere Kriegszeit geführt hatte, starb bereits im August 1650 im Alter von 74 Jahren.